2. Armbanduhr. Urlógio. Caput. Estragado. Wie spät ist es? Que horas são? Mittag. O meio-dia. Früh. Cedo. Um wie viel Uhr? A que horas? Haben Sie die Uhrzeit? Tem horas? Fernsehkanal. O canal. Viertelstunde. O quarto de hora.